Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 86 des Gabelbissen Podcasts. Ja, wie man so schön hören kann, wird heute mal seit längerer Zeit wieder eine Gruß aus der Küche Folge und heute mache ich mal ganz was Besonderes, weil heute möchte ich ein kleines Küchenexperiment wagen. Und zwar habe ich mir gedacht, möchte ich mal Hüttenkäse selber machen. Hüttenkäse kennt ihr sicherlich alle, das ist dieser Frischkäse, den man eigentlich, glaube ich, überall zu kaufen kriegt, also in Königer Form mehr oder weniger angeboten wird. Wird auch gern Cottage Cheese genannt und ist eigentlich auch im Eigenbedarf relativ einfach zu machen. Von den Zutaten brauchen wir hier mal Milch. Für die Menge, was ich mache, nehmen wir 1 Liter Milch. Wir benötigen noch weiters, also circa 2 Esslöffel Zitronensaft und zu guter Letzt noch 2 Esslöffel Sauerrahm. Mehr braucht man eigentlich nicht für den Hüttenkäse. Bei der Milch, ich habe mal mehrere Rezepte gelesen, sind sich manche irgendwie ein bisschen uneins. Das Einzige, wo alle der Meinung sind, das sollte man auf keinen Fall nehmen, das wäre die Haarmilch, weil angeblich soll das mit der nicht so ganz funktionieren. So, wenn wir dann mal die Zitronen pressen. Man müsste es mal ausprobieren. Einige wenige behaupten, sie hätten das Ganze auch schon in Haarmilch machen können, aber der Großteil, wie gesagt, ist der Meinung, man braucht sie nicht nehmen. Ein paar wenige gibt es, die übrigens sagen, man soll unbehandelte Milch verwenden, sprich Rohmilch. Ich persönlich glaube oder bin eigentlich der Meinung, die braucht man hier auf gar keinen Fall, weil der Unterschied zwischen der Rohmilch und der pasteurisierten Milch ist ja der, dass die pasteurisierte Milch ja einfach kein, ich sag mal so, kein Leben mehr in sich trägt, damit sie haltbarer ist, oder man nur wenig Leben. Was ja bei der Rohmilch nicht so ganz der Fall ist. Rohmilch würde ich mir eher einreden lassen, macht mehr Sinn, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Bergkäse oder was selber machen will. Das sind ja alles Rohmilchkäsesorten. Ja, was unterscheidet dann unseren Hüttenkäse vom gekauften, vom industriell hergestellten? Zunächst einmal, wir machen die Gerinnung mit Zitronensäure und der industriell hergestellte wird in der Regel mit Lab gemacht. In der Käserei wird dann zusätzlich, wenn ich dann also das, die Gerinnung habe, die machen das auch länger, als wir das machen. Es gibt beim Hüttenkäse die kalte und die warme Art, wie man machen kann. Ich glaube, das eine ist bei 30 Grad, das andere müsste so bei die 20 Grad herum liegen. Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als die Dauer, wie lange man es gerinnen lässt. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie lange es dauert. Die warme geht auf alle Fälle schneller. Klar, als die kalte. Danach wird auch der Hüttenkäse in der Regel mit so einer Art Käseharfe geschnitten. Also die geronnene Milch. Und anschließend werden diese kleinen Stücke, was dann schon fast die Kugel sind, die wir kennen, werden die gebrannt. Gebrannt, das heißt in der Käsetechnik im Endeffekt nichts anderes, als dass man dem ganzen Wasser entzieht. Also nicht, es wird jetzt nicht gebrannt, so dass es in einen Ofen kommt, sondern man sorgt einfach dafür, dass man das Ganze, dem ganzen Wasser entzieht und dadurch verfestigt sich das und man bekommt eben diese typische Form. Das werden wir hier bei diesem Experiment vermutlich nicht zusammenbringen. Diese Form werden wir einfach nicht schaffen. Das Brennen, das können wir nicht so machen. Aber man bekommt auch beim selbergemachten, was ich so gesehen habe, relativ schön diese körnige Struktur hin. Gut, ich habe jetzt einmal den Topf auf den Herd gestellt. habe unter ständigen Rühren einmal die Milch kurz zum Aufkochen gebracht. Danach habe ich die Platte auf die kleinste Stufe zurückgedreht und lasse die Milch jetzt mal ganz leicht simmern. 2 Minuten lang und dann sollte das eigentlich aufhören. Und danach kommt die Zitronensäure dazu. Und dann sollte eigentlich, wenn es funktioniert, was ich mal stark hoffe, der Gerinnungsprozess starten. Schauen wir mal, jetzt lasse ich die Milch noch ein bisschen schön kochen. Also kochen, so leicht simmern. Ja, übrigens, eigentlich dürften wir das Ganze ja ganz streng betrachtet gar nicht Hüttenkäse nennen, weil ihr erinnert euch vielleicht an die Kornspitzfolge zurück, wo ich euch erzählt habe, dass der Begriff Kornspitz ein geschützter Begriff ist. Und da ist er geschützt von der Marke Backaldrin aus Oberösterreich. Und das Witzige ist, das habe ich nämlich nicht gewusst, auch der Begriff Hüttenkäse ist ein eingetragener Markenname. Da ist es aber keine österreichische Firma, sondern eine Firma aus Deutschland, nämlich die Hochlandmolkerei oder Hochland. Also für die haben sich den Namen Hüttenkäse schützen lassen. Wenn ich das Ganze jetzt aber richtig verstehe, ist es so, dass, wie es momentan gerade beim Kornspitz mehr oder weniger im Prozess ist, darf man das Hüttenkäse, dürfen auch andere Firmen das nennen, weil eben das Recht sagt, Hüttenkäse, das ist jetzt nicht mehr, assoziiert man nicht mehr eine Marke damit, wie jetzt bei, also nur ein Beispiel, Almdudler, der Limonade, sondern man assoziiert ein Produkt. Und von daher, wenn ich das so richtig verstanden habe, darf das mehr oder weniger jeder jetzt theoretisch Hüttenkäse nennen. Ein Grund, warum ich den Hüttenkäse übrigens auch selber mache, ist der, wenn ich mir anschaue, was die gekauften Produkte da so alles drinnen haben, vor allem diejenigen, die mit Kräuter sind, da muss ich ehrlich gestehen, vergeht mir irgendwie die Lust am Hüttenkäse, weil, okay, denn der klassische, der Natur, sage ich jetzt einmal, der ohne irgendwelche Kräuter etc. auskommt, das ist okay, was da drinnen ist bei dem. Wenn ich mir aber anschaue, den mit den Kräutern, Kräuteranteil ist dabei sehr gering. Was man sehr stark drinnen hat, ist Zwiebel. Ich meine, okay, ich mag Zwiebel, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einen Schnittlauch Cottage Cheese kaufe, erwarte ich mir, dass es primär nach Schnittlauch schmeckt und nicht nach Zwiebel. Das will ich ehrlich gesagt nicht haben. Ich kaufe auch einen Schnittlauchkäse und keinen Zwiebelkäse. Ja, zusätzlich findet man noch einige andere Sachen wie Unmengen an Salz etc. Muss nicht sein. Wie ihr wisst, man kann es ganz leicht selbst machen und von daher wage ich mal den Versuch. So, die Milch sollte jetzt schön temperiert sein. Ich kippe jetzt mal die Zitronensäure rein und beginne zu rühren. Und jetzt sollte eigentlich relativ rasch der Prozess beginnen, dass die Milch, wie man so schön sagt, ausflockt und das Ganze bindet. Das Ganze sollte man unter ständigen Rühren machen. Und, das finde ich auch interessant, in vielen Rezepten wird davon gesprochen, dass man das mit einem Holzlöffel machen soll. Ich weiß nicht wieso, muss ich ehrlich gestehen, ich konnte es nicht rausfinden, aber die ganzen Rezepte sprechen immer davon, alles flockt wunderbar aus, dass man das mit einem Holzlöffel rühren soll. Man anstelle, wenn ihr jetzt keine Zitronen zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch andere Sachen verwenden. Da bieten sich zum Beispiel Essige an. Dadurch erreicht man sicherlich einen besonders interessanten Geschmack. Kommt natürlich auf den Essig an, den ihr verwendet und auf den Säuregehalt von dem Produkt. Ja, im Endeffekt könnte man es auch sicherlich mit anderen Zitrusfrüchten machen, wie Limette, Orange etc. Sprich, alles was säurehaltig ist, funktioniert. Ich habe es auch in Rezepten gesehen, da hat man, das flockt super aus. Sehr schön, also bilden sich wunderbare Klümpchen. Ich bin begeistert. genauso, wie ich es erhofft habe. Ja, das ist schön, wenn man Experiment macht und das funktioniert gleich beim ersten Versuch. Also ich rühre jetzt schon brav weiter, damit sich das wirklich schön alles trennen kann. Ja, also wie gesagt, ihr könnt im Endeffekt alles nehmen, was Säure macht. Die meisten Rezepte verwenden Ei, also was Säure macht, was Säure enthält, Entschuldigung, die meisten Rezepte, wie gesagt, die verwenden aber Zitronensäure. Wenn wir das Ganze fertig haben, seihen wir das in einem Tuch ab. Ich nehme dazu bevorzugt immer Stoffwindeln. Das sind wirklich ganz, also erstens mal günstige Sachen, die man kaufen kann. Und finde ich, sind super zum Abfiltrieren für irgendwelchen Sachen. Die sind auf der einen Seite durchlässig und auf der anderen Seite halten sie einfach sehr, sehr viel aus. Achtung, wichtig dabei, bitte vorher abkochen, damit ihr, wenn ihr es in der Waschmaschine gewaschen habt, die ganzen restlichen Waschmittel, Überbleibsel, Weichspüler, was auch immer ihr halt so verwendet, rauskommen. An sich jetzt nicht bedenklich, die Konzentration ist jetzt nicht so hoch, aber es wirkt sich halt leider doch ein bisschen auf den Geschmack aus. Und ehrlich gesagt, wenn ich Hüttenkäse oder was auch immer esse, bin ich nicht scharf drauf, dass ich da jetzt Omo, Persil, weiß der Kuckuck was für Waschmittel schmecke. Ja, sehr schön. Also das bildet ein wunderbare Klümpchen. Das funktioniert wirklich super. Das werden wir dann bald abseihen können. Das Überbleibsel, also die Flüssigkeit, das ist ja die Molke, die müsst ihr nicht wegschütten, die könnt ihr trinken. Das ist zum Beispiel gut, finde ich, wenn man es mit Fruchtsaft mischt. Da finde ich das Molke total gut. Und vor allem ist es günstiger, als wenn ihr das in bei uns erhältliche Produkt kauft. Ich will jetzt keinen Namen nennen, vielleicht könnt ihr mal googeln, pfeift drauf, denke ich, soll so sein und schenkt mir ein ein. Produkt ist total gut, keine Frage, aber kann man auch selber machen. Wie man sieht, wenn man eben so Käse da erzeugt. Ja. Schöne große Klümpchen. Wir lassen das noch, rühren noch ein bisschen weiter. Und danach, wie gesagt, seihen wir das Ganze ab. Und danach müssen wir den Käse auch noch waschen. Und zwar nehmen wir da einfach ein Behältnis mit kaltem Wasser und heben und senken das Ganze mal schön. Danach wird es ausgepresst und dann lasst man es so für circa 30 Minuten mit ein bisschen Druck oben drauf liegen, damit auch die restliche Molke herausgedrückt wird. Und das werden wir nachher gleich machen. Ein bisschen lassen wir das Ganze noch im Topf. Das Rühren ist übrigens auf der einen Seite wichtig, damit uns nichts anbrennt. Man auf der einen Seite, wir haben jetzt nicht so heiß aufgedreht, da wäre es jetzt nicht so das große Problem. Auf keinen Fall, wäre überhaupt kein Thema. Und auf der anderen Seite macht man das ja auch, um diese Klümpchenbildung zu fördern und damit das auch zusammenklebt. Weil sonst habe ich viele kleine Flockerl und das will ich ja auch nicht unbedingt haben. Darum rühren wir um, damit wir auch ein bisschen größere Bröckel bekommen. So, ich werde dann mal ein Behältnis mit kaltem Wasser vorbereiten. Das wird übrigens, ist ja übrigens mein erster Versuch, wie ich schon erwähnt habe. Und ich muss gestehen, ich habe auch vor, da plane mal auch anderen Käse zu machen, zum Beispiel Schnittkäse. Nur da muss man dann zwangsläufig mit Lab arbeiten. Da habe ich auch schon ein Geschäft ausgemacht, wo ich Lab bekomme. Muss mich aber noch ein bisschen einlesen, weil ja, Käse selber machen, dann so Schnittkäse sind doch ein bisschen komplizierter als jetzt dieser Cottage Cheese. Der Hüttenkäse oder Schotterkäse, wie der gern von meinem Sohn zum Beispiel genannt. So, schauen wir mal. Ich denke, wir sollten das dann schon schön langsam abseihen können. Ich glaube, viel wird sich da in der Richtung jetzt nicht mehr tun. Kurz kosten. Also die Zitrone würde man da überhaupt nicht schmecken. Sehr gut. So. Ich gebe vielleicht noch einen Schuss Zitrone dazu. Vielleicht kann man ein bisschen mehr rausholen. Ein kleines Schüsschen. So, ein bisschen was habe ich noch reingegeben. Weiß nicht, ob es was bringt. Schiefgehen kann auf alle Fälle nichts. In den Rezepten steht auch, wenn es nicht ganz funktioniert, einfach noch ein bisschen Zitronensäure nachgießen. Und dann hat man auch schon sollte der Effekt besser funktionieren. Ja, sehr gut. Naja, ich bilde mir ein, das flockt sogar noch ein bisschen besser jetzt. Bei der Milch, wie gesagt, könnt ihr ganz normale handelsübliche Milch kaufen. Da ist es dann auch egal, ob ihr jetzt Biomilch nehmt oder ob ihr konventionelle Milch, ich sag mal so, nehmt. Ich persönlich kaufe da lieber Biomilch. Aber das ist reine Geschmacks- oder Ansichtssache. Apropos Geschmackssache. Ja. Ich habe es wirklich einmal verglichen, weil es mich interessiert hat. Das eine war eine konventionelle Milch, die man so kaufen kann, Vollmilch. Und das andere war eine Bio-Weidemilch von, ich glaube, aus der Region Kitzbühel. Und ich habe immer gedacht, okay, ja, da wird man keinen Unterschied schmecken, weil ja, Weidemilch und so, ja, es wird doch egal sein, was die Kühe fressen, muss ich ehrlich gestehen, der Meinung war ich, aber ich habe einen direkten Vergleich gemacht zwischen den beiden Packungen und es war gewaltig, muss ich ehrlich sagen, da war wirklich ein gewaltiger Unterschied in Sachen Geschmack. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber die Weidemilch war, wie soll man das umschreiben, war irgendwie im Aroma ein bisschen intensiver. Klingt komisch, ja, aber die Erfahrung habe ich gemacht. So, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir ans Umschütten. Dazu lege ich euch mal kurz weg, weil da brauche ich jetzt beide Hände. So, abklopfen. Dann holen wir den Topf, den hier stelle ich auch noch aus. Und jetzt gieße ich das Ganze in mein Sieb, das ich mit dem Leinentuch ausgelegt habe. So, ein paar Bröckel sind noch drin vom Käse. Das geben wir noch, putzen wir noch schön dazu. Wir wollen ja so viel es geht verwenden. Man, ihr könnt übrigens auch auf diese Methode andere Frischkäse machen. Zum Beispiel Panna Cotta funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip. Nur, dass ihr dem Panna Cotta danach nicht so locker macht und nicht mit Sauermilch vermischt, sondern der wird dann mehr oder weniger fest in eine Form gepresst. So, dann lassen wir das noch ein bisschen abrinnen. Danach werde ich das Ganze auspressen. Da, wenn ihr das natürlich macht, dass man das auspresst, aufpassen, das Ganze ist natürlich heiß. Nicht, dass man sich die Finger verbrennt, aber das sollte man schon hinbekommen, dass das nicht passiert. Gut, dann werden wir das Ganze jetzt mal auspressen. So, das habe ich ganz geschickt gemacht. Sehr gescheit, ja. Jetzt habe ich die Ecke da unterhalb gehabt. Jetzt ist die natürlich sehr heiß. Gut, aber das bringen wir schon hin. So, okay. Ja, puh, ja, das ist wirklich gescheit worden. Kann ich bestätigen. Im Gegensatz zum Kaufprodukt ist übrigens die Molke, die wir hier jetzt erzeugt haben, wie ich gerade sehe, eher milchig. So, aber mit der Technik. Also ich habe das Ganze übrigens, damit ich erklären kann, wie ich das jetzt auspresse, ohne dass ich mir die Finger da irgendwie verbrühe. Habe ich das Ganze so gemacht. Ich habe das Tuch zusammengenommen, dass ich quasi so ein kleines Bündel habe. Habe das noch im Sieb drinnen liegen, den Teil, wo der Käse und die Molke drinnen ist. Und das drehe ich jetzt ein und habe so mit einem Presseffekt und kann dann mit meinem Strang, den ich da zusammengedreht habe, nach unten drücken. Muss man aufpassen, es spritzt auch ein bisschen nach oben. Drücke ich das schön nach unten und bringe so die heiße Molke raus. Das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Man muss jetzt behutsam drücken. So, okay. Genug Molke herausgepresst. Und jetzt geht's ans Käsewaschen. Wir haben uns ja vorher schon ein Behältnis mit kaltem Wasser vorbereitet. Und da kommt jetzt der Käse rein, raus. Und das wiederholen wir ein paar Mal und das nennt man eben den Waschvorgang. So, rein und raus, funktioniert super. Was wir jetzt natürlich machen, ist eben so ein Naturkäse, also ohne irgendwelche Kräuter. Wenn wir das Ganze dann fertig haben, das ausgepresst ist und den Säuraum dazugegeben haben, kann man das Ganze natürlich noch mit Kräutern oder Gewürzen eigener Wahl super verfeinern. Also das, was man einfach will, gibt man dann dazu und kann es dann nach eigenem Geschmack verfeinern, das Ganze. So, gut. Jetzt haben wir das Ganze gewaschen. Das dient übrigens dazu noch, um die ganzen, die restliche Molke etc. wegzuwaschen und das Ganze besser zu bekommen. Jetzt müssen wir im Endeffekt Nummer 1 machen, das Ganze beschweren. Dazu nehme ich einen kleinen Teller. Der müsste eigentlich... Na, der ist zu groß, muss ich was Kleineres nehmen. Da würde ich fast sagen, ist für die Größe, die Menge, die wir verwenden, ist am besten eine Untertasse ideal. Wo eine nehmen und nicht stehlen, aber da habe ich schon eine gefunden. Wenn es zu groß ist, können wir ja keinen gescheiten drauf erzeugen. Ja, die passt perfekt. Die legen wir oben drauf. Und das Ganze müssen wir jetzt beschweren, damit wir auch einen dementsprechenden Druck drauf bringen. Und da, was nehmen wir da am geschickten? Der Mörser ist ein bisschen zu schwer. Da könnten wir mal selber ein bisschen andrücken. Und dann nehmen wir am besten, lasst mich suchen. Na, das ist auch zu leicht. Ah, genau, da habe ich ein Gefäß, wo was drinnen ist. Das wird super passen, hat auch ein bisschen ein Gewicht, genau. Weil zu schwer will ich ehrlich gesagt im Sieb das nicht zumuten. So, okay, jetzt habe ich das Ganze beschwert. Und jetzt wird das Ganze, lasse ich so circa mal eine halbe Stunde draufstehen, damit das Ganze die Molke rauspresst. Ja, und danach schauen wir weiter, was denn so aus unserem Hüttenkäse geworden ist. Bis gleich. So, und mittlerweile ist bei mir auch schon die halbe Stunde vergangen. Für euch war es nur ein Augenschlag quasi. Und ich werde jetzt das Beschwerding runternehmen. Ich habe es übrigens dann geswitcht. Ich habe dann nicht das eine Behältnis genommen, das ich vorher hatte, sondern habe eine mittelgroße Salatschüssel genommen, die ich dann im Anschluss mit Wasser gefüllt habe. Dadurch habe ich einiges mehr an Gewicht zusammengebracht. So, dann fischen wir mal das Tuch heraus. Da hole ich noch das kleine Schüssel rüber. Ich lege euch wieder ab. So, und jetzt kommt dann der spannende Moment, wo wir unseren Käse auspacken werden. So, der ist noch ziemlich warm. Vielleicht nochmal kurz drüber pressen. Okay, von der Menge her, die jetzt da mehr oder weniger entstanden ist, würde ich sagen, reicht für ein Abendessen aus. Für drei Portionen, also drei Personen, nicht Portionen, sondern Personen. Schüssel kann ich, wie ich sehe, ein kleineres nehmen, als ich gedacht habe. Also wenn ihr wirklich mal für mehr Leute das machen wollt, würde ich auf alle Fälle empfehlen, nehmt mehr Milch. Aber für ein Abendessen reicht es auf alle Fälle aus. Ja, na locker. Wir können sie abwiegen, wie viel wir da haben. Das ist ja kein Problem. Wir haben eine Waage. Da stellen wir der Schüssel drauf. So, und dann putzen wir das Ganze rüber. Übrigens, im Zuge meiner Recherche habe ich auch herausgefunden, dass man auch veganen Hüttenkäse machen kann, oder sagen wir mal Schotterkäse. Oh, boah, die Körnung ist super, super. Und zwar hat da, es war glaube ich eine Bloggerin, die das Ganze probiert hat. Die hat das mit Mandelmilch und Sojamilch probiert. Oh, da, das ist die Menge recht aus. Und da hat sie auch mit Zitronensaft gearbeitet und hat auch aus der Mandelmilch eine Art Hüttenkäse machen können. Also ich war ehrlich gesagt, ich hätte mir nicht gedacht, dass das auch in veganer Art und Weise geht. Aber bin erstaunt, was man da eigentlich alles mit rein pflanzlichen Mitteln alles machen kann. So. Wirklich alles schön ausputzen. Österreich hatte übrigens auch selber eine Großzahl oder viele Frischkäse-Variationen. Der Hüttenkäse selbst ist jetzt nicht was rein Österreichisches. Ich habe ihn aber einfach jetzt als Beispiel genommen. Für Frischkäse generell. Weil der einfach, ja, kriegt man bei uns eigentlich an allen Ecken und Enden. Kurz gekostet, schmeckt ganz gut. Okay, also aus dem Liter Milch haben wir 162 Gramm Frischkäse gewonnen. Was jetzt noch fehlt, was ich ja vorher erzählt habe, jetzt kommt noch etwas Sauerrahm dazu. Den gibt man dazu, um den ganzen, ja, wie soll man sagen, mehr Würze, mehr Geschmack zu geben. Weil der Hüttenkäse an sich, oder der Schotterkäse, ist ja eigentlich eher, ja, wie soll man sagen, was Geschmacksneutrales. Aber mit dem Sauerrahm kriegt er dann so das gewisse Etwas. Das rühren wir da jetzt schön vorsichtig unter, weil ich will ja nicht unsere Körnung zerstören. Ja, und danach können wir dann frische Kräuter aus dem Garten nach Belieben nehmen, die schön klein schneiden und unterrühren. Das ist toll, ich bin begeistert. Das hat echt super funktioniert. Toll. Und irgendwie hätte ich ehrlich gesagt auch mal Lust, die vegane Variante nachzuprobieren oder auszuprobieren. Das werde ich aber nicht in einer eigenen Folge machen. Wenn ich es mache, werde ich es mal in einer der weiteren Gabelbissen-Folgen erwähnen. So, mal kurz kosten. Ja. Also mit Sauerrahm hat das schon mehr Geschmack. Dann noch Kräuter dazu. Also das stelle ich mir echt super vor. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Das funktioniert super einfach. Geht eigentlich relativ schnell. Mit der Abtropfzeit, würde ich sagen, hat es in Summe 45 Minuten gedauert. Vielleicht plus minus 5 Minuten. Das kann ich jetzt nicht so genau mehr sagen. Ich habe nicht so genau auf die Uhr gesehen. Gab natürlich ein bisschen Vorlaufzeit zur Folge. Also nimmt nicht die Folgenlänge als Referenz dafür. Ja, und ich muss sagen, ist total einfach zu machen. Die Zutaten kriegt man eigentlich überall. Und ist, finde ich, eine nette Alternative zum gekauften Produkt. Weil ich, wie vorher gesagt, ich kann das selber variieren. Ich kann reingeben, was ich möchte. Wenn ich jetzt keine frischen Kräuter nehmen will, sondern zum Beispiel irgendwelche speziellen Gewürze, dann ist das im Endeffekt alles kein Problem. Der eigenen Fantasie sind hier absolut keine Grenzen gesetzt. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.